Wenn ich dich seh, könnte ich drei Wochen kotzen. Du bist mein liebstes Hassobjekt. Warum gehst du nicht einfach weg und stirbst? Ich möchte dir die Gedärme rausreißen, den Kopf von der Haut und in deinen Hals scheiß. Du bist mein liebstes Hassobjekt. Liebe und Hass, ich liebe meinen Hass. Liebe und Hass, denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt krasser. Denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt krasser. Hass kommt krass. Wenn ich dich seh, möchte ich deine Eltern töten. Du bist mein liebstes Hassobjekt. Ohne dich wäre diese Welt eine bessere Welt. Ich bin einer, dass die Güter ersticken, deine Körper zerstücken und die Teile verschicken. Du bist mein liebstes Hassobjekt. Liebe. Ich liebe meinen Hass, Liebe und Hass. Denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt krasser. Denn Hass kommt, denn Hass kommt, denn Hass kommt krasser. Hass kommt krass. Hass kommt. Hardcore God! Hardcore God!